Die Stellungnahme des Sprechers des Verteidigungskomitees der DVK, die zunehmende nukleare Drohung der räuberischen USA wird die gerechte, unbarmherzige nukleare Vergeltungsreaktion hervorrufen, wurde vom 20. bis zum 22. Juni in verschiedenen Ländern berichtet. Die iranische Zeitung Keihan International, die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die chinesischen Zeitungen Yanbian Ribao und Liaoning Shinbun und die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim-Jong-Ilismus-Studienkomitees, des Nationalen Soziologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des Antiimperialistischen Forums Deutschlands teilten diese Stellungnahme in vollem Wortlaut oder in Auszügen mit.